Ein allgemeiner Aufstand. Im Sommer und Herbst 1905 entspann sich in Manhattan ein tödliches Räuber- und Gendarmspiel. Auf den Avenues und den Fluren von Mietshäusern, in stinkenden gasbeleuchteten Gassen und den Chianti-Kellern, in denen der Bund angeblich seine Verbrechen plante, gerieten Polizei und Black Hand immer wieder aneinander. Es war eine Kraftprobe. Ja, es war die Probe aufs Exempel, ob man dem Bund überhaupt Einhalt gebieten konnte. Manchmal hatte das Italian Squad auch leichtes Spiel. Als ein Metzger aus der Bleecker Street von Erpressern heimgesucht wurde, versteckten sich die Detectives eines Morgens, noch bevor die ersten Kunden kamen, in seiner Kühlkammer. Dort harrten sie stundenlang aus, tanzten und tranken heißen Kakao, um sich warm zu halten. Auf Eisblöcken sitzend erzählten sie einander Geschichten aus ihrer Kindheit oder von den schmierigen Ganoven, denen sie im Tenderloin begegnet waren. Endlich am späten Nachmittag spazierte ein Mann, den die Washington Post als Gioacchino Napoli identifizierte, in den Laden und nahm $50 in markierten Scheinen entgegen. Halb erfroren stolperten die Polizisten aus der Kühlkammer und legten den Mann in Handschellen. In einem späteren Fall tarnten sich einige Detectives als Angestellte eines Drugstores an der Ecke 2nd Avenue und 12th Street. Während sie den Kunden Laudanum und Beruhigungstabletten ausgaben, behielten sie durchs Fenster den Cousin eines Blackhand-Opfers im Auge, der draußen nervös auf einen Geldeintreiber wartete. Irgendwann wurde er von einem jungen Italiener in Begleitung zweier weiterer Männer angesprochen. Er händigte dem Fremden etwas aus, dann zog er ein Taschentuch hervor und wischte sich hastig über den Mund. Das war das Signal. Die Detectives stürmten aus dem Drugstore, doch die drei Gangster rannten bereits auf eine Straßenbahn zu, die jeden Moment mit knapp 30 Stundenkilometern über die 2nd Avenue jagen würde. Gerade noch konnte das Trio aufspringen. Ein Mitglied des Squads schaffte es jedoch ebenfalls. Was Paolo Castellano, einer der drei Verbrecher, bemerkte, worauf er kurzerhand aus dem offenen Fenster sprang, mit dem Kopf voran aufs Pflaster stürzte, sich wieder aufrappelte und davonrannte. Der Detective und ein Streifenpolizist, der sich zufällig in der Bahn befand, zogen ihre Waffen und ballerten Castellano hinterher. Die Straßenbahn war in heller Aufregung, berichtete die Times. Männer, Frauen und Kinder gingen schreiend in Deckung. Eine Kugel traf den Erpresser in die Hüfte, schleuderte ihn herum und warf ihn auf den Bürgersteig. Die Polizisten sprangen aus der Bahn und schleppten Castellano und Komplizen zur nächsten Wache.